Sag, wollt ihr mit uns über Allah streiten, wo er doch unser und euer Herr ist? Für uns sind unsere Werke und für euch eure Werke, und wir sind ihm aufrichtig zugetan.